Mag sie wohl schieben, sieben treibt sie übers Meer, sie kommen nur beim Lieben. Wie viel sind es an der Zahl? Sag mir doch, wie viele? Das ist den Wellen ganz egal, es zählen nur Gefühle. Wie man wohl die höchste findet, die allerhöchste Welle, die spürt nur der Meereswind an der höchsten Stelle. Die schönste sein unter den Schönen, das weiß nur das Meerlein, vielleicht hörst du's am Stöhnen. Du bist der Wind, die Wellen und das Meer in der Liebe Brandung, verzückt hör ich dich atmen schwer, zärtlich deine Landung.